Ja, hallo und herzlich willkommen zum 10. ConnenCast. Heute ein kleines Jubiläum und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns mal an, wie es denn um den Boss der Organisation steht. Wir schauen uns heute genauer an, wer der Boss eventuell sein könnte und werden da gewissen Theorien auf den Grund gehen und am Ende dann auch noch zu einem Fazit kommen, wer unserer Meinung nach denn der Boss der großen Organisation ist. Ja, wie gewohnt werdet ihr natürlich vor dem großen Thema noch mit den aktuellen News dieser Woche versorgt werden. Aber erst einmal soll ich natürlich die Sprecher des heutigen Casts vorstellen. Da wären zum einen der Christian. Hallo. Und dann auch Manuel. Hi. Ja, Manuel, da du heute das erste Mal dabei bist, würde ich mal sagen, am besten stellst du dich einmal kurz vor. Ja. Ja, ich bin der Manuel. Ihr kennt mich im Forum oder sonst wo unter dem Nickname ConKun66. Ich wollte eigentlich schon mal dabei sein beim ConCast, aber da habe ich irgendwas an meiner Aufnahme falsch gemacht und dann musste ich rausgehen. Genau, das war da leider ein Problem. Aber dieses Mal bist du ja hoffentlich mit dabei. Wir haben auch heute bessere Techniken zum Aufnehmen gefunden. Das werden wir aber sicherlich nachher noch im Outro hören. Fangen wir einfach mal mit den News für diese Woche an. Okay, in dem Kapitel 733 geht es das erste Mal darum, ja, das ist natürlich die Auflösung des Falls um Kaito Kid, wie ich das letzte Woche auch schon berichtet habe. Kapitel 731 und Kapitel 732 waren da davor schon die die Kapitel rund um Kaito Kid. Wer nicht weiß, worum es da geht, der kann nochmal in die vergangenen ConCasts reinhören und sich da darüber informieren, wie denn Kaito Kid überhaupt aufgetreten ist und wie es dazu kommt, dass er jetzt Gegenstände zurückbringen will. Ja, auf jeden Fall handelt es sich bei Kapitel 733 um die Auflösung des Falls. Der deutsche Titel heißt übersetzt Waschen. Und ja, auf jeden Fall, ich habe mir das Kapitel schon durchgelesen und finde es eigentlich nicht so überragend. Das, was ich mitbekommen habe, ist eigentlich, dass Kaito Kid jetzt es in dem, ja, er entzündet, er hat, er entfacht ein großes Feuer und lässt dadurch diese Löschanlagen im Raum, wie heißen die denn? Egal, diese Löschanlagen im Raum. Sprinkleranlagen. Genau, die werden dadurch aktiviert, dass halt so ein großes Feuer erzeugt und dann wäscht er halt förmlich den Raum aus, wie er es auch schon angekündigt hatte und wie der Name des Kapitels auch ist. Und wäscht er das und bringt auch die Gegenstände zurück, verkleidet sich dann aber als eine Person und verschwindet unter den ganzen Gästen. Aber Conan schafft es natürlich herauszufinden, wer denn Kaito Kid ist, stellt ihn aber diesmal wieder nicht, weil er eben Gegenstände zurückgebracht hat, statt welche zu klauen. Und das ist eigentlich auch die ganze Handlung des Kapitels. Wie ich finde, sehr unspektakulär. Da hätte man sich etwas Besseres ausdenken können aus Aoyamas Sicht. Aber wie bei uns im Forum auch schon spekuliert wurde, könnte es dabei jetzt darum gehen, dass unser werter Herr Zeichner versucht, die Serien Conan und Kaito Kid miteinander zu kombinieren und halt die Handlung von den beiden Serien in eine zu verschmelzen. Und da der Kaito Kid Manga ja noch nicht beendet wurde, oder halt noch nicht, er wurde vielleicht schon beendet, aber wir haben halt noch keine Auflösung da, wer denn diese Organisation da dahinter ist, versucht jetzt wahrscheinlich das alles in die Serie Detective Conan reinzubringen, nehme ich mal an, wie auch viele Benutzer bei uns im Forum. Und da gibt es übrigens auch noch eine interessante Theorie, und zwar hatte diese eine gewisse Phantom Lady vor 20 Jahren die drei Gegenstände geklaut, die Kaito Kid jetzt zurückbringen will. Und gegen Ende des Kapitels spricht er halt oder deutet Kaito Kid an, dass es sich bei Phantom Lady um seine Mutter handelt. Und das ist natürlich ein sehr nennenswerter Punkt. Wenn es jetzt sich wirklich hier um Kaito Kids Mutter handeln sollte, dann ist das natürlich ein interessanter Fakt, den man auf keinen Fall außen vor lassen sollte. Und natürlich ein gutes Indiz dafür, dass die Serien in Zukunft vielleicht beide in der Serie Detective Conan laufen werden. Und wir, ja, dass es vielleicht sich auch vielleicht um die gleiche Organisation handelt bei Kaito Kid wie bei Conan. Das steht halt noch alles im Raum und da werden wir auch sicherlich noch drauf eingehen, wenn wir dann mal wieder neuen Fall mit Kaito Kid haben. Mal schauen, was da passiert. Ja, genau, Christian. Dann würde ich sagen, machst du einfach mal weiter mit Episode 571. Ja. Letztes Wochenende kam die Episode 571 in Japan raus. Da geht es um den Lagerhausfall mit den Detective Boys. Und da wird, das ist eben der erste Teil. Und in der Episode 572 kommt dann der zweite Teil dieser Episode, dieses Falls. Und wenn ihr den Cast hört, dann ist eben der Fall schon zu Ende, den ich letzte Woche durchgesprochen habe mit den Detective Boys da. Den Fall. Ja, dann mache ich weiter mit dem nächsten Fall im Band 66, das ich schon angekündigt habe mit Heiji und Kasua. Das erste Kapitel, also es ist ein 3-Kapitel-langer Fall. Das erste Kapitel heißt Jagd nach dem Glücksbringer und die sagt eigentlich schon das Ganze aus. Da im letzten Ende des letzten Falles Heiji aufgetaucht ist, erfährt man jetzt, warum Heiji in Tokio ist, denn er sucht mit Kasua zusammen einen Sportler, Teriaki Kunisue oder so heißt er. Wir haben es ja nicht so mit Namen beim Conan Cast. Stimmt, musste ich auch schon merken in den vergangenen Zeiten. Vor allem Gosho Aoyama oder, naja, das ist ein anderes Thema. Egal, noch Ja. weiter. Und ja, der wollte nämlich einen Glücksbringer von Kasua haben, weil sie so für Glücksbringer bekannt ist und immer einen Glücksbringer hat und so abergläubisch ist da. Und sie wollte eben einen von ihr haben für ein wichtiges Turnier, dass Kasua ihr einen macht und Glück bringt halt dann. Ja, dann wollte er den abholen bei Kasua. Kasua war nicht da. Heiji hat ihm den Glücksbringer von Kasua gegeben. Das war natürlich absolut falsch. Das kann Kasua nicht. Eieiei. Das ist schlimm für Kasua. Und was ist, wenn ihr was passiert ohne den Glücksbringer? Weil das kann ja alles Mögliche passieren ohne den Glücksbringer, ist ja klar. Heiji bekommt lebenslänglich. Ja, auf jeden Fall da brisant und richtig gefährlich. Auf jeden Fall, ja, dann erzählt Kasua ran, dass in dem Glücks, dass das Glücksbringer, das ist so eine Tasche oder sowas, war das so ein Umhänger, und in dieser kleinen Beutel da drin ist eben ein Bild von Heiji, und das darf natürlich Heiji nicht sehen. Das wäre natürlich der Liebesbeweis schlechthin. Und dann suchen sie eben diesen Typen. Der Typ ist eben vermisst seit kurzer Zeit, also der ist verschwunden quasi. Hat sich irgendwie halt nicht auftauchen lassen bei seinen Freunden. Und ja, letzten Endes landen sie bei einer Sportsbar. Und ja, da haben sie dann die Polizei vorgesehen. Was macht die zufällig da? Ja, den sie suchen, ist zufällig auf der Toilette niedergeschlagen worden. Also, da für die Ermittlungen natürlich der Glücksbringer von Wichtigkeit ist, ist natürlich Kasua erstmal schockiert. Die müssen den natürlich irgendwie auftreiben. Aber Conan und Heiji lösen den Fall ziemlich schnell, wer ihn niedergeschlagen hat und warum. Beim Motiv handelt es sich um einen Baseball, den er von einem Topsportler gefangen hat, und da haben zwei sich drum gestritten, und ja, dieser Sportler, den sie gesucht haben, hatte halt diesen Baseball und wurde dann niedergeschlagen. Ja. Und dann am Ende, da sie den Fall aufgedeckt haben, hat dann Kasua ihren Schlüsselanhänger wieder bekommen. Aber zuvor hat den Heiji in die Hand bekommen. Das war natürlich nicht so toll. Und der hat auch diesen Beutel aufgemacht und in das Bild gesehen. Nur auf dem Bild war nicht nur ein Bild von Heiji, sondern da war dann auch, ja, wegen was draufgekritzelt mit Etting. Ja, und dann hatte Heiji zu Kasua gesagt, ja, anscheinend hasst Kasua ihn sehr, weil da was draufgekritzelt war eben. Aber das ist natürlich dieser Sportler gewesen wahrscheinlich, weil er halt Kasua liebt wahrscheinlich. Ja, so geht der Fall Er zu liebt Ende. sie. Ja, genau, er liebt sie. So geht der Fall zu Ende, und ja, dann kommt nur noch im Band 66 ein Kapitel mit der Gothic Lolita, aber Ich denke mal, das sprechen wir erst durch, wenn der ganze Fall abgeschlossen ist. Ja, genau, das wird dann demnächst kommen, wenn auch die passenden Anime-Episoden dazu in Japan anlaufen werden. Da wird ja schon einiges geplant. Vergleiche letzter Conan Cast. Da will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ich denke mal, wir machen es einfach weiter. Und dann kommen wir mal zum großen Detective Conan Forum Charakter Contest. Langer Name. Einfaches Prinzip. Alle Charaktere werden gegeneinander antreten im Forum in einer Wahl. Und man kann sich seinen Lieblingscharakter auswählen und der wird dann halt am Ende gewinnen, hoffentlich mal. Ja, da ging es auch schon ganz heiß her. Drei Gruppen sind bisher ja, am Laufen und da kann man abstimmen, halt für Charaktere wie Sonoko, Ai oder auch Akai, Jody und sowas. Die ganzen Charaktere aus Detective Conan, die man da kennt, die sind halt dabei. Und ja, ich denke mal, da es bisher noch nicht so klar wurde, wie denn überhaupt dieses Prinzip des Wettbewerbs ist, ich kann es einmal kurz erläutern. Also erstmal werden 64 Charaktere, die werden in 8 Gruppen gesteckt. Jede Gruppe hat dann 8 Charaktere. Dabei handelt es sich fast ausschließlich, fast in allen Gruppen um gleich viele Haupt- und Nebencharaktere. Und dann halt noch der Rest werden halt durch irgendwelche anderen Charaktere ergänzt, zum Beispiel Heijis Mutter oder sonst was, die halt auch so eine kleinere, größere Rolle spielen. Kleinere, größere Rolle, gut. Ja, und wenn dann diese Gruppen, die werden halt ab jetzt täglich zur Wahl gestellt, laufen dann 3 Tage lang. Also jeden Tag eine neue Gruppe und dann laufen die 3 Tage lang, da kann man halt abstimmen für einen Charakter. Und die besten 4 Charaktere aus jeder Gruppe kommen dann weiter in die nächste Gruppenphase. Dort gibt es dann wieder 8 Gruppen. Nee, 4 Gruppen. Wie waren das? 4 Gruppen gibt es dann, glaube ich. Und wieder mit 8 Charakteren. Also dann werden auf jeden Fall die, ja, dann gibt es in der zweiten Gruppenphase werden dann 8 Charaktere. Sind es jetzt 8? Nee, 4 Charaktere werden in 8 Gruppen wieder gesteckt. Dann geht das Ganze nochmal von vorne los und die besten 2 kommen dann ins Achtelfinale. Und ja, davor wird das nochmal neu gemischt, deswegen kann man jetzt nicht einfach irgendwelche 2 weiterlassen, sondern das wird alles nochmal neu gemischt, damit alle auch eine gleich große Chance haben, alle Charaktere. Und im Achtelfinale treten dann einzelne Charaktere gegeneinander an, so zum Beispiel Conan gegen Kogoro. Und dann fliegt halt der Verlierer raus, der halt weniger Stimmen erhalten hat. Und am Ende dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und wer halt das Finale gewinnt, der ist halt der beliebteste Charakter und darf sich dann halt auch diesen Titel geben. Das hatten wir, glaube ich, früher auch schon mal, diesen Wettbewerb. Aber da gab es halt eine zu geringe Beteiligung und aus diesem Grund habe ich mir jetzt gedacht, lege ich das Ganze nochmal neu auf und deswegen geht es jetzt wieder los mit dem großen Charakter-Contest oder Charakter-Wettbewerb, wo dann alle gegeneinander antreten. Ja. Besonders interessant finde ich natürlich Gruppe 7, aber da können wir nachher nochmal im Outro, denke ich mal, drauf eingehen. Ich will es hier nicht alle Fans mit unnützen Informationen zu decken, die sie eigentlich gar nicht interessieren. Ja, dann würde ich sagen, wir geben uns jetzt einfach mal zum großen Thema heute, der Big Boss, und schauen uns mal an, wer denn der große Drahtzieher hinter den Machenschaften der Organisation sein könnte. Okay, dann sind wir jetzt hier mit dem Hauptthema. Ja, wir stellen uns diesmal die Frage, wer denn der Boss der Organisation sein könnte. Und ich werfe einfach mal ganz groß in den Raum, Jin. Also, ich habe mir jetzt die letzte Woche ganz viele Gedanken gemacht und für mich ist einfach so, dass Jin, ja, der ist eigentlich die zentrale Figur in der Organisation und hat auch ein gutes Verhältnis zu Wermut. Ja, das ist eigentlich mein großes Argument für Jin, er outet sich zwar bisher nicht als Boss, aber ich denke mal schon, dass er halt gewisse Qualitäten hat, die einen Boss auch so auszeichnen könnten. Zum Beispiel, dass er halt skrupellos ist und er plant halt sehr im Voraus und schafft es auch selbst Conans Gedanken zu hinterfragen. Und ja, er ist eigentlich für mich so der große Charakter, der im Zentrum der Organisation stehen könnte. Wie steht ihr denn dazu? Also ich bezweifle das sehr, denn er bekommt ja auch manchmal Anrufe vom Boss beziehungsweise Befehle vom Boss. Und das wäre, okay, er könnte das vortäuschen, aber es wäre sehr kompliziert. Und manchmal kommt es mir auch so vor, dass dieses Verhältnis zur Wehrmut auch nicht wirklich so gut ist. Denn manchmal ist er ja auch nicht so gut auf sie zu sprechen. Also ich bin dem etwas skeptisch gegenüber. Ja, stimmt natürlich, aber ja, Christian? Ja, also ich glaube, dass der Boss keiner der bereits bekannten Charaktere ist, weil eben der einzige, der irgendwie die gleiche Darf ich Verhalten. gleich mal widersprechen? Also, Aoyama hat schon mal in einem Interview angegeben, das ist auch offiziell belegt, dass der Boss bisher schon in der Serie Detective Conan aufgetreten ist. Das ist ein fester Fakt. Ja, aber wahrscheinlich eher als Nebencharakter, denke ich jetzt. Also kannst du ja sagen, wie du möchtest. Du kannst ja meinen, was du möchtest. Ja, das Oder hat er er hat nicht es so gemacht, gesagt. dass der Boss mal im Hintergrund vorbeigelaufen ist. Das Ja. kam schon mal vor. Nee, ich glaube, er sollte auch schon offiziell in die Handlung mit eingebunden sein, soweit ich das verstanden habe. Also es war ja eine japanische Seite, wo er auch ein Interview gegeben hat. Ich kann das natürlich jetzt nicht entziffern, weil ich Japanisch eben nicht kann. Aber ich denke mal schon, das wäre ja auch sonst sinnlos, wenn er das sagt, dass er da im Hintergrund schon mal rumgelaufen ist. Also, naja. Was? Jetzt habe ich Bei Christian vorhin Gosho unter. Aoyama ist alles möglich. Jetzt habe ich Christian vorhin mit seiner Theorie unterbrochen. Mach ruhig weiter mit deinen. Ja. Weil irgendwie die Verhaltensweisen von Wehrmut oder sowas unterscheiden sich ein bisschen mit denen vom Boss. Der Einzige, der so wirklich immer die gleiche Meinung hätte wie wahrscheinlich wie der Boss, wäre wahrscheinlich Jin selber. Das wäre wahrscheinlich der Einzige, der noch halbwegs in die Verhalten vom Verhalten her passt. Aber ansonsten kann ich mir da nicht vorstellen, dass der irgendein anderer Charakter ist. Ja, das kann natürlich Also, jeder so sehen, wie er es ich will. meine, also irgendein anderer bereits bekannter Hauptcharakter. Ja, welche Hauptcharaktere kommen denn da in Frage? Also bei uns im Forum wird natürlich auch heftig spekuliert. Da haben wir sogar einen eigenen Thread-Thema. Ein eigenes Thema, sage ich einfach mal dazu. Wo dann halt über den Boss spekuliert wird und Theorien und so weiter dazu aufgestellt werden. Da haben wir schon ganze 22 Seiten, a 10 Beiträge voll, wo auch ganz viel Heftiges dabei ist, wo sich Benutzer wirklich den Kopf darüber zerbrochen haben, wer denn der Boss sein könnte. Und ja, ich kann ja einfach mal daraus vorlesen. Und zwar hat da der Forum-Benutzer Anna Carter, der auch schon mal hier im Conancast dabei war, ganz früher mal, wer alle Episoden gehört hat, der wird Bescheid wissen. Ich kann ja mal, das war der Sondercast zu Band 1. Da könnt ihr ihn hören als Jan, Patrick. ja, er hatte halt im Forum die besonders spezielle Theorie, das hebt ihn auch von den anderen ab, dass es halt auch so eine unbekannte Person ist, wie Christian schon meinte. Und zwar erinnert er sich an die Folge 270. Nein, das stimmt so. Ich lese mal eben. Ja, er meint, dass er der Boss der Organisation gut ein gewisser Genichiro Kaneshiro sein könnte. Ja, Christian, mit dem Namen habe ich es nicht so. Der hatte seinen ersten Auftritt im achten Manga-Band beim Fall mit dem Baron der Finsternis. Und er hat im Forum halt, also unser Benutzer hat hier im Forum eine ellenlange Liste dazu erstellt, warum er halt gut der Boss der Organisation sein könnte. Ich habe mir das auch erstmal durchgelesen und fand das eigentlich auch ziemlich plausibel. Nur stellt sich halt die Frage, ob Gosho wirklich so einen unbekannten Charakter nehmen könnte, der nur einmal kurz in einem Fall aufgetaucht ist. Also ich habe da jetzt nicht so den Bezug zu dieser Person damals gespürt und denke auch nicht, dass Gosho sich auf so etwas bezieht. Dann, naja, wobei ich auch ganz am Anfang in Band 1, da hat er ja mal geschrieben, dass mal das Rätsel vor ihm lösen sollte. Und ich habe mich bis jetzt immer noch gefragt, oder immer wenn ich das wieder lese, denke ich mir, ob es sich bei dem Rätsel oder bei diesen Fällen wirklich um die Fälle handelt, die da so drin sind, oder ob es sich darum handelt, dass wir vor Colin rausfinden sollen, wer denn eine Boss-Organisation ist. Sowas, das ist irgendwie für mich so eine Doppeldeutigkeit. Ich weiß nicht. Naja, ich denke auch, das hält die Theorien ebenso an. Ja, ich denke mal, wir könnten noch mal darauf eingehen, was denn überhaupt den Boss der Organisation so ausmacht. Also, es ist ja bisher die E-Mail-Adresse bekannt. Und da merkt man eigentlich auch, dass es eigentlich ziemlich fahrlässig ist, dass er. Also, das war schon okay, dass er. Und auch nachvollziehbar, dass er keine normale Nummer nimmt, so wie 0017 oder sowas. Halt so eine Telefonnummer, die jeder wissen kann und auch in sein Handy einspeichert, falls es mal verloren geht, ist das natürlich fatal. Sondern dass er halt eine E-Mail-Adresse hat, die man mit Hilfe eines Liedes, Nanatsu no Ko, ja, sich merken kann und so auch die Mitglieder alle kennen und ihn so erreichen können. Das ist natürlich ein für mich sehr interessanter Fakt. Ich weiß nicht, was denkt ihr denn, was sollte den Boss überhaupt ausmachen? Sollte er skrupellos sein oder sollte der, keine Ahnung, ist ja jetzt meine Theorie, dass er eigentlich skrupellos sein sollte und über allen anderen stehen sollte und die anderen durch die Gegend kommandiert und aufpasst, dass die Organisation keinen schlechten Ruf bekommt, so etwa. Ich weiß nicht. Habt ihr da andere Theorien Also, oder stimmt ihr mir zu? ich würde jetzt hoffen, dass der Boss ziemlich klug ist und dass zum Beispiel mir nicht einfach durch seine E-Mail-Adresse seinen au aktuellen Aufenthaltsort bekommen würde, sondern dass es da ziemlich viele Hürden gibt, bis Conan den Boss fangen wird und dass einfach, dass der kalt ist und einfach Leute tötet, wenn es sein muss, so wie die Organisation eben immer handelt. Alle, die was wissen, werden umgebracht. So genau das sollte der repräsentieren und halt eben dazu so klug wie Chin und sowas. Eigentlich wäre genauso wie Chin, nur ein bisschen besser. Stellt sich natürlich auch gleich die Frage, wenn Jin, also ich habe meine Theorie ist ja, dass Jin der Boss ist, aber ist natürlich nur eine Theorie. Also wenn Jin jetzt nicht der Boss ist und der Boss über Jin steht und Jin mit Conan gleich auf ist, also rein von der Gedankenlogik und so her, dann könnte man sich ja schon mal fragen, wie schlau ist der Boss eigentlich? Geht's noch einen Schritt über Conan oder ist da schon Schluss? Also meines Erachtens ist bei Conan irgendwie Schluss. Ich glaube, irgendwie erstellt auch das gedankliche Oberhaupt der Serie einfach dar und dann ist Schluss. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Glaubt ihr, dass es der Boss noch schlauer ist und auch wirklich alles ganz genau durchdenkt oder ist es eigentlich eher so ein Volltrottel, der keine Ahnung von nichts hat? Ja, Philipp, du meintest ja, dass Subaru vielleicht gleich auf ist mit Conan. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es noch was drüber gibt über Subaru und Conan. Und ja, wahrscheinlich hat Gojo ja auch ein Happy End geplant. Also muss Conan schlauer sein als der Boss. Oder zumindest gleich auf und dann vielleicht noch mit einem Komplizen wie Subaru oder dem FBI, wobei ich im FBI ohne Shui momentan nicht so viel Potenzial sehe. Aber vielleicht noch mit jemandem zusammen dann eben diesen Boss auf die Schliche kommt und dann eben irgendwann mal das Ende in Conan einleitet. Darf ich mal fragen, wie du überhaupt jetzt auf Subaru Okiya kommst? Das ist ja auch so ein Ja, weil du ja Ding. sagtest mit dem, dass es jemand so klug ist wie Conan oder vielleicht noch drüber ist. Und du hattest ja mal erwähnt in einem anderen Conan-Cast, dass du meinst, dass Subaru vielleicht so stark sein, so schlau sein könnte wie Conan. Ja, ich meine, wenn man die Ja, aktuellen stimmt Fälle ja auch, gelesen stimmt hat, ja wo auch. er. Ja, also, das muss ich auch mal sagen. Ich glaube, wer dazu noch mehr wissen will, der kann sich auch mal einen zweiten Conan-Cast reinhören. Ist zwar nicht so aktuell, aber da erhalte ich auch so ziemlich viele Informationen darüber, wer halt der schlauste Charakter ist. Egal, anderes Thema. Ja, Subaru Okiya, wo du es jetzt gerade schon ansprichst, könnte ich da ja auch nochmal genauer drauf eingehen. Also, der ist natürlich auch ein heißer Kandidat dafür. Aber da müssen natürlich bestimmte bestimmte Gegebenheiten einfach miteinander in Verbindung stehen. Denn ich denke mal nicht, dass Conan einfach so den Boss der Organisation, wenn er überhaupt der Boss ist, es wird ja eigentlich auch spekuliert, dass, ob er überhaupt ein Mitglied der Organisation ist, dass er ihn einfach so in sein Haus reinlässt und den auch wohnen lässt. Und dass er ist ihm zwar noch, glaube ich, ein bisschen skeptisch gegenüber, das merkt man auch manchmal so, also habe ich das auf jeden Fall das Gefühl. Offen ist er ihm aber trotzdem, aber dass er dem einfach so in sein Haus lässt und auch alles so offenbart und einfach sein ganzes. Also ich kann mir eigentlich nicht Er ist zwar schon so gedanklich gleich auf und wird auch immer so ein bisschen mysteriös und so hinterfragend und so ganz, wie soll ich das sagen, dass er halt so geheimnisvoll wirkt, dass, als wenn er so ein Mitglied der Organisation sein könnte. Und er wird auch oft mit Borben in Verbindung gebracht. Da hatten wir auch schon mal einen Conan Cast drüber, wer sich erinnert. Wir machen da, glaube ich, nur Werbung für alte Casts. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dass Subaru halt mit Borbe in Verbindung gebracht wird. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass Subaru der Boss der Organisation ist, dann würde ich einfach mal sagen, dass es einfach, dass Conan da halt den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, den in sein Haus zu lassen. Und wenn, ja, da müsste es aber wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Boss herausgefunden hat, also jetzt Subaru, dass Subaru herausgefunden hat, dass Conan die E-Mail-Adresse kennt und dann ihn konfrontiert hat und da einzieht und ihn gesagt hat, hier zieh ein, hier ich will da einziehen, damit ich überprüfen kann, dass du halt nichts über die Organisation weißt. Obwohl, nee, das ist ein Schwachsinn. Egal, lassen wir das mal so stehen. Meine Gedanken muss keiner nachvollziehen können. Was denkt ihr denn zu Subaru Okia? Hast du ja gerade eben schon erwähnt, Christian. Manuel, hast du da vielleicht noch Manuel. eine? Ja, ich denke auch, dass vor allem auch Ai oder Conan, vor allem Ai, die ja auch immer die Präsenz der Organisation führt, die hätten das bestimmt gemerkt, wenn Subaru Okia der Mitglied der Organisation oder sogar der Boss wäre. Also das bezweifle ich sehr, aber möglich ist alles. Ja, möglich ist alles. Das sehe ich auch mal so. Es gibt natürlich jetzt eigentlich, man könnte jetzt hier natürlich ewig spekulieren, eigentlich, wer denn der Boss ist. Also es gibt natürlich jetzt hier, wie viele Charaktere sind in Detective Conan aufgetreten? 500 oder mal grob geschätzt 500. Ja, okay, 700 Fälle, 700 Kapitel, 200 Fälle, ungefähr drei Charaktere, 600 plus ein paar Hauptcharaktere. Ja, 700. Da könnte natürlich eigentlich jetzt jeder der Boss sein, einschließlich der ganzen Organisation, des FBIs und auch CIA und selbst. Okay, Conan jetzt mal als Ausnahme, der natürlich nicht und Ai wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, Ai. Naja, das ist wahrscheinlich jetzt Schwachsinn, was ich mir jetzt gerade ausdenke, dass Ai aus der Organisation, dass sich verjüngt hat und als Boss der Organisation mit Conan jetzt da zusammen wohnt, das ist doch wohl Schwachsinn. Oder? Das ist. Der Na. Meinung bin ich allerdings auch. Reine Spekulation, aber das ist ja Ja, wirklich sinnlos. das ist gar nicht mal so schlecht. Also, wenn Ai sich verjüngt und dann mit Conan. Nee, Wermut, die wollen die alle töten. Obwohl sie bisher noch nicht geschafft haben. Naja. Eben, sie wollen sie alle Wenn. umbringen. Jin hat sie Naja. schon mal angeschossen. Oh, und vor allem, das wär ein ganz schönes Risiko gewesen. Schließlich hätte das Gift sie auch einfach umbringen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie geschrumpft wird, war ja winzig klein. Stimmt, das ist auch wieder so ein Punkt. Naja, das hat Wermut ja wahrscheinlich auch gemacht, aber das ist auch wieder ein anderes Thema mit Wermut und dem Apoptoxin. Da wollen wir jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, denke ich mal. Ja, das ist natürlich ein, von dir genannte Punkt ist natürlich sehr wichtig. Aber was mir jetzt gerade so einfiel, Ai hat ja Conan daran gehindert, halt die E-Mail-Adresse des Bosses für weitere Zwecke zu benutzen, weil es eben die Büchse der Pandora ist und die auf keinen Fall angetastet werden sollte. Vielleicht auch deswegen, weil Ai ja selber der Boss ist. Aber es ist natürlich nur eine Spekulation. Ich glaube da auch nicht wirklich dran. Also eigentlich Schwachsinn. Stell mich mal schwachsinnig ab und können wir zu den Akten legen, denke ich mal. Naja, auf jeden Fall kommt jeder, glaube ich, der bisher in der Serie aufgetreten ist, als Boss der Organisation in Frage. Vor allem aber auch wird bei uns im Forum immer wieder genannt James Black, das Mitglied des FBIs, das eigentlich mehr so scheinheilig daneben steht und nie irgendwas Richtiges gemacht hat und mehr so auch beim FBI irgendwie die Fäden im Hintergrund zieht, aber noch nie so, wirklich so eine zentrale Rolle gespielt hat. Also, was meint ihr denn dazu? Glaubt ihr, der hätte das Potenzial dazu, der Boss der Organisation zu sein? Oder es ist wieder nur so eine reine Theorie. Also. Also mir scheint das sehr unwahrscheinlich, denn ich glaube, so ein FBI-Agent, der hat ein ziemlich geringes Potenzial, Schon allein der Boss zu sein, und der erscheint auch immer so als ziemlich ruhiger Typ, der nimmt alles gelassen und so. Also ich finde, der ist nicht so der Typ, der sich für den Boss eignet. Kann ich nur zustimmen. Ja, da könnten wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, ja, ich will eigentlich nochmal richtig stellen, dass er halt nicht der Boss des FBIs ist. Das ist halt immer nur eine Fehlinformation, die irgendwo übertragen wird. Er ist einfach nur ein normales Mitglied. Nicht, dass wir ihn irgendwie falsch verstehen. Aber auch natürlich, dass er in vielen Kreisen halt als Boss des FBIs gehandelt wird, macht es halt auch schon so, dass er halt auch als Boss der Organisation gelten könnte. Also, das ist einfach, glaube ich, eine Fehlinformation, die da überliefert wurde. Aber, also, ich denke einfach, dass er auch. Ich will das gar nicht mehr so abstreiten. Also, ich bin eigentlich zu allem so ziemlich offen und will mir auch irgendwie keine richtige Meinung bilden, obwohl ich das mit Ginny eigentlich schon getan habe. Was bei uns im Forum natürlich auch gehandelt wird, ist dieser Toichi Kuroba, dieser. Das ist, glaube ich, der Vater von Kaito Kid, der ja früher auch als Kaito Kid unterwegs war, dass er sich das einfach nur. Dass er. Der Boss der Organisation ist, ja, ist eigentlich auch mehr Schwachsinn. Wollen wir uns eigentlich noch so weiter drauf rumhacken, oder habt ihr eigentlich auch spezielle Ideen, wer der Boss sein könnte? Vielleicht Manuel, Ich habe keinen direkten Charakter, sondern ich habe so über die Organisation, auch über ihre Handlungen und so, mal ein bisschen nachgedacht. Und es könnte sehr gut sein, dass der Boss ein Politiker ist. Denn sie versuchen Geld zu verdienen, sie versuchen auch Politiker umzubringen. Da könnte es gut sein, dass es ein Politiker sein will, der vielleicht irgendwie Macht erringen will, indem er seine Feinde aus dem Weg räumt. Dazu würde zum Beispiel auch passen, dass Ai eben und ihre Eltern eben dieses Gift entwickelt haben, eben um seine Gegner aus dem Weg zu schaffen. Also ich finde, so mit den Handlungen würde das ziemlich gut übereinstimmen, wenn es ein Politiker wäre. Wo du das jetzt gerade sagst, erinnere mich irgendwie an die Mondscheininsel, wo ja so fünf verschiedene oder drei Politiker irgendwie umgekommen sind. Ich weiß nicht, das ist bestimmt jetzt auch wieder nur so reine Eingebung, dass das ja irgendwas mit zu tun haben könnte. Aber natürlich ist eine Theorie, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Ich meine, die Ziele der Organisation sind bisher noch nicht offen. Die werden auch wahrscheinlich nicht so schnell offen werden. Ich denke mal, da muss man auch, das steht natürlich in Verbindung mit dem Boss, dass man erst den Boss findet und dann auch die Ziele rausfindet. Naja. Aber vorher hat man natürlich auch schon so Anhaltspunkte gehabt, halt mit diesen, du hast ja, wie du schon gesagt hattest, die ganzen Morde an Politikern, wo Pisco den verübt hat, in dem ist ganz spontan irgendwie dran. Und auch dieser Fall direkt am Anfang der Serie, wo diese geheime Geldübergabe mit dem Filmmaterial war. Das sind natürlich Punkte, die halt schon ein bisschen so zeigen, was die Organisation plant und was sie macht, aber so richtig raus ist es halt noch nicht. Und ja, ich könnte einfach mal denken, ich könnte mir vorstellen, dass der Boss der Organisation auch eine zentrale Rolle dabei noch spielen könnte, dass der so der Drahtzieher dahinter ist, hinter diesen ganzen ja, hatte ich eigentlich schon gesagt, dass er so halt der denkende Kopf hinter der ganzen Organisation ist und alles so plant. Das hat man auch mehrmals schon gemerkt in diesen ganzen was ist denn das? Ist denn das SMS oder E-Mails, was weiß ich, dass er den anderen halt die Anweisung gibt, was sie tun sollen. Aber was man natürlich nicht versteht, das ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage, wenn man meint, dass die Organisation auch so Politiker aus sind. Was hat das denn überhaupt mit dem FBI und der CIA zu tun? Haben die da. Das will mir jetzt irgendwie gerade nicht so im Kopf. Wollen die einfach nur die Morde verhindern? Ich denke mal schon, ne? Ich denke, die wollen die Morde verhindern, und ich glaube auch, wenn dieser Politiker mehr Macht will, und dann zum Beispiel in Japan an die Macht kommen würde, ich glaube, wenn ein so skrupelloser Mensch da an die Macht kommen würde, das hätte bestimmt auch Auswirkungen auf andere Staaten oder so. Und ich glaube, auch sowas wollen die verhindern. Oder eben auch die Morde verhindern. Kann genauso Stimmt, gut das sein, kann natürlich sein. da sich vielleicht auch unter den Opfern schon Amerikaner befinden. Naja, so weit wird es ja sicherlich nicht kommen. Ich denke mal, dass Conner dann noch seine Finger im Spiel haben wird und die Organisation rechtzeitig daran hindern wird. Das würden wir dann sicherlich auch noch. Das werden wir ja noch alles erfahren, denke ich mal. Spätestens bis Kapitel 2000 oder so. Dann ist er ja gestorben. Und die Geheimdokumente werden veröffentlicht, wo drin steht, so soll die Serie mal enden. Ja, soweit die Theorie nochmal zum letzten Conan-Cast. Egal. Ich lese gerade im Forum, dass die Organisation da auch so eine Art japanische Mafia sein könnte. Das deckt sich eigentlich mit unseren bisherigen Spekulationen, nehme ich mal an. Ich denke mal, Manu, ihr würdet mir jetzt auch zustimmen, dass, dass sie halt versuchen, jeden abzumurksen, der ihnen in den Weg kommt und halt die alleinige Regierung haben wollen. So eine Art Diktatur. Ja, Mafia-mäßig eben, wie man es halt so aus den ganzen guten Spielfilmen kennt. Nicht den Spielfilm von Detective Conan, sondern den anderen. Ihr wisst schon. Obwohl die auch gut sind. Also Ja, angucken. das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir schweifen Und ab. ein anderer Cast. Ja, genau. Ja, gibt es sonst noch spezielle Theorien, die man, oder nicht Theorien, sondern eher Personen, die man noch als Boss handeln könnte? Also, ich habe jetzt da schon Wermut Jin in. vielleicht. Ja, ich wollte auch gerade, wenn ich schon Jin in den Raum werfe, da könnte man noch Wermut nehmen. Ja, ich kann ihn einfach Ja, mal aber weiter bei 3, 4, ausführen. 5 hat sich's quasi herausgestellt, dass es sie nicht ist irgendwie. Meinst du nicht? Ja, stimmt auch wieder. Das ist natürlich der Beleg. Da hast recht. Aber sonst ist es eigentlich so, dass sie alles machen darf eigentlich. Man hat auch manchmal so das Gefühl, dass sie halt sich selbst so irgendwie. Dass sie halt sich selbst die Herrin ist, so dass sie selber alles machen kann, was sie will und von niemandem daran gehindert wird, so indem sie halt sagt, es gibt, ja, nehme ich es einfach mal an, dass es, sie sagt, es gibt einen höheren Boss als sie selbst, der ist aber eigentlich sie selbst und indem sie sich als selbst als ihr Liebling abstempelt, boah, das verwirrt, kann sie halt alles machen, was sie will und wird von keinem anderen Mitglied dafür zur Rechenschaft gezogen, so in etwa. Aber ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich sinnlos, was ich jetzt hier gerade sage. Hast ja schon gesagt, dass in Episode 3, 4, 5 herauskommt, dass sie es nicht sein kann. Da wird natürlich auch in Kapitel 700 wird da eigentlich auch, stellt sich eigentlich auch raus, dass da Jin nicht der Boss ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie halt so vorher abgesprochen haben, dass sie E-Mails da irgendwie ganz planmäßig dann auch bei den Handys ankommen und sowas. Dass es halt alles vorher technisch geregelt wurde. Ich meine, wir sind ja schon in so einem Zeitalter. Obwohl Episode 345, was war das damals? Hatten die ja schon solche technischen Errungenschaften? Ich glaube nicht, ne? Naja, das ist jetzt einfach sei mal dahingestellt. Ich denke mal, wir können sie ausschließen, aber besser. Man soll natürlich nichts zu früh ausschließen, so nach dem Ausschlussverfahren von Conan, der macht das natürlich in der Serie immer, aber wir als Fans sollten natürlich nichts außen vor lassen und alle Informationen weiter ansehen und auch weiterhin natürlich spekulieren, wer der Boss ist. Das ist natürlich halt dieses große Ding auch von Gosho, dass er halt, denken wir uns, Fans dazu anregen will, dass wir spekulieren, wer der Boss ist, genauso wie wir spekulieren sollen, was es mit dem Apoptosin auf sich hat, was weiß ich, was mit Wermut auch, was wir heute schon genannt hatten. Und ja, diese ganzen Dinger, die halt dann noch geklärt werden müssen. Ja. Sonst noch etwas, oder? Nee, gehen wir ins Outro. Okay, dann würde ich sagen, ja, beenden wir den Cast hiermit, oder den offiziellen Cast hiermit. Ich stelle nochmal fest, dass Jin der Boss der Organisation ist. Nein, stimmt natürlich nicht. Ja, ihr könnt natürlich eure eigene Meinung bilden und könnt ihr auch noch unter dem Conancast hier hinterlegen. Würde uns mal interessieren, was ihr dann denkt, wer der Boss der Organisation ist. Könnt euch natürlich auch im Forum unter detektivconan-forum.com anmelden und dann dort eure Meinung zum Boss der Organisation hinterlegen. Genau, sonst habt ihr auch die Chance, uns natürlich anzuschreiben und uns auch Sprachnachrichten zu senden und so weiter und so fort. Kennt ihr sicherlich alles. Ja, ich denke mal, damit begeben wir uns dann ins Outro. Ja, okay, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro, wie jede Woche. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und Ja, wie findet ihr TeamSpeak? genau, wir sind Unsere jetzt hier in. Revolution. Ja, wir sind jetzt hier in Teamspeak drin und versuchen mal mit einem neuen System. Ich denke mal, es hat eigentlich ganz gut geklappt, bis auf einmal. Da habe ich auch selbst gemerkt, wo ich einmal meine Aufnahme schnell unterbrochen habe, wo ich was sagen wollte. Aber ich denke mal, es wird rausgeschnitten. Christian. Wirst du schon hören. Ja, ich finde auch Ja. ganz gut, aber ich finde es ein bisschen nervig, dass man zum Aufnehmen immer wieder die ganze Zeit den Knopf drücken muss. Das ist nervig. Kann man ja ausstellen, aber wir wollen ja hier nicht, dass die ganzen Hintergrundgeräusche und so von uns in der Aufnahme drauf sind. Ja, Stimmt auch wieder. was ich auch schlecht finde, ist irgendwie, dass ich nicht sehen kann, wie lange denn hier schon aufgenommen wird. Also das würde mich eigentlich mal persönlich interessieren, damit ich auch so ein bisschen, also ich denke mir einfach immer so, dass der Cast so eine Stunde sein soll, dann habe ich auch mal so einen Plan, so irgendwie Ach so, 15 ja. Minuten News und 15 Minuten Outro oder so und dann dazwischen eine halbe Stunde Thema oder so. Und dann, ja, weiß schon, dann ist es eben schlecht, wenn man nicht weiß, wie lange es jetzt schon aufgenommen wird. Naja, ich denke mal, wir wollten dann noch, wo wir schon die News angesprochen hatten, auf diesen Contest-Wettbewerb eingehen. Wir sollten vielleicht nicht erwähnen, wer jetzt hier unser Lieblingscharakter ist. Also, meiner ist natürlich Subaru Okiya. Okay, jetzt habe ich es doch erwähnt, so ein Mist. Gruppe 6 könnte nochmal ganz spannend werden. Ich habe jetzt die Daten hier nicht vorliegen. Nee, Gruppe 7 war das, glaube ich. Auf jeden Fall gab es da so eine Todesgruppe. Jetzt schon, wo Das ist die Con. sieben. Ja, Manuel, du bist da ja dieser Freak, der sich jeden Tag die neuesten Dinge anguckt und immer ganz gespannt dahinter sitzt, wer wie Free? viele Stimmen hat. Fan, Otaku. ja. Das sagt derjenige, der seit 2 Jahren ein Forum und eine Newspage und einen Cast betreibt. Ja, das ist schon richtig. Aber wer war da noch in Gruppe 7 drin, wo wir es jetzt haben? Wir wollen es unseren Zuhörern natürlich nicht vorenthalten. Ich glaube mal, Conan, Kogoro, wer waren da noch? Ich glaube, Kal war das, kann mich noch erinnern. Auf jeden Fall sind da ganz viele gute Charaktere. Also Gruppe 7, Kon Edogawa, Kuguro Mori, Heiji Hattori, Kaito Kid, Bourbon, Kazuha Toyama, Calvados, Aoko Nakamori, Ja, muss das ich sind sagen. natürlich, glaube ich, 7 oder 6 Anwärter auf die nächste Runde, wobei natürlich nur 4 weiterkommen können. Ist ja so geregelt von mir. Sehr gut. Und das gibt natürlich auch gleich schon das Duell Kazuha gegen Heiji. Das ist natürlich wieder sehr interessant. Aber wir werden euch da auf dem Laufenden halten, keine Panik. Und dann, ich denke mal, ab der zweiten Gruppenphase werde ich euch dann auch mal sagen, wer denn halt noch drin ist. Jetzt ist natürlich unsinnig, wenn ich aufziehe, wenn alles noch dabei ist. Da könnte ich jetzt 64 Namen nennen, aber will wahrscheinlich keiner wissen und kann sich auch sowieso niemand merken. Ihr könnt ja mal unter detektivconan-forum.com, wie ich gerade eben schon gesagt habe, gucken, wer dann halt noch dabei ist und dann auch für euren Favoriten abstimmen und ja, mal gucken, wer dann halt am Ende weiterkommt und wer am Ende überhaupt gewinnt. Das ist natürlich sehr spannend. Christian, hast du auch einen Favoriten oder? Ja, eigentlich bin ich für Jody, aber leider ist die Abstimmung etwas gegen Jody gelaufen. Also es scheint so, als wäre die gleich in der ersten Runde draußen. Nein, Schade ist mein Liebling. es kommen ja 4 weiter aus jeder Gruppe. 8 sind drin und 4 kommen Ah. weiter, die ersten 4. Das ist Sag nämlich das gerade doch, dann wäre ich nicht so depri. Hätte es Nee, heute im das ist Cast gut. mehr gesagt, ne? Weil, Ja, dann. soeben hast du Christian den Tag versüßt. Ich merke schon. Nee, eigentlich. Ja, Jody ist halt mein Lieblingscharakter. Muss ich natürlich dafür stimmen, dass er weiterkommt. Und Shui auch. Und kommt auch weiter. Also sieht alles gut aus. Und freue mich auf die nächste Runde. Sind ja in der gleichen Und. Gruppe, oder? Shu und Ja. Jody? Ja, ne? Was ich aber, das mit den 4 Charakteren habe ich extra ausgewählt, damit halt nicht nur die Hauptcharaktere weiterkommen, sondern auch nochmal die ganzen Nebencharaktere eine Chance haben und die vielleicht auch nochmal so jemand Unbekanntes vielleicht nach oben mischen könnte. Das finde ich ganz interessant. So Yamamura oder so, die hätten sicherlich auch noch Potenzial, da oben mitzumischen. Hoffen wir. Das könnte auch spannend Nee. werden, wer denn halt wen wählt. Ja, da habe Ich habe ich. mal eine Frage. In Gruppe 6 ist ja Irish drin. Das ist ja nur ein Filmcharakter. Und vor allem aus einem Film, der noch hier in Deutschland noch gar nicht erschienen ist. Ist das denn so in Ordnung? Klar. Ist ja schon ein bisschen komisch. Wenn den jemand wählt. Also mir fiel jetzt, ich hatte die ganzen Charaktere ja aufgesucht, also mir fiel spontan keiner mehr ein, der da noch so fehlen könnte, so ein Haupt- oder Neben- oder so ein Charakter, der halt öfter mal auftritt und auch so eine besondere Rolle hat. Ich denke mal, wenn der halt Conan Identität weiß, ist das schon wichtig. Sonst könnt, wenn ihr natürlich noch Vorschläge habt, wer denn noch rein könnte und die letzten Gruppen da so Irish jetzt zum Beispiel ersetzen, dann immer her damit, wenn ich jemanden vergessen habe. Ich habe alle Hauptcharaktere, Nebencharaktere des Wikis genommen, die das halt in einer Wahl gewählt wurden. Und auch so halt die ganzen so, hey, dieses Vater und was ich was, die sind da sicherlich alle drin. Und dann halt noch so ein paar Unbekannte auch. Die fliegen aber sicherlich alle schon raus, also mehr oder Ja, weniger es ist halt schon ausgelöst. ein bisschen komisch, wenn Irish drin ist, denn der kommt ja aus Film 13 und der ist ja noch gar nicht erschienen, hier in Ja, Deutschland. Deswegen ist es ein bisschen komisch halt. Ich dann kannst du kenn mir. den Film 13 zwar schon, aber naja. Kannst du mir noch mal eine Alternative nennen, wenn du jetzt so spontan. Also bei mir wird immer gemeckert, ich kann es aber für alle Zuhörer sagen, bei mir wird immer gemeckert, doppelte Charaktere in dieser und dieser Gruppe, dann muss ich die einen wieder streichen und habe keinen Ersatzcharakter und dann sehe ich wieder blöd da. Ich meine, ich habe das nämlich mit Das mit dem. den Doppelten war ich. Ich kann das Hihi. gleich mal sagen, das mit diesen doppelten Charakteren kommt daher, dass ich das mit zwei Textdokumenten gemacht habe. Ich habe zwei von Windows, kennt sicherlich jeder, der hat zwei Texteditor geöffnet und dann immer drüber getragen und rüber getragen, von der einen Seite auf die nächste, links alle Charaktere und rechts die Gruppen eingeteilt, per Zufallsprinzip natürlich. Habe ich da im Internet so ein Programm gehabt, das muss ich auch glaube ich nicht weiter erläutern. Und dann habe ich halt immer diese übertragen und habe ich halt vergessen, die zu löschen und dann kamen die halt doppelt da rein und so. Ah, das war so ein. Ich glaube, nächstes Mal mache ich es mit Word, wo man auch mit Steuerung Z und sowas verfolgen kann, was man halt alles ändert und so. Naja. Ich denke mal, ja, das war's dann auch jetzt für dieses Charakter-Contest. Oder wollte noch jemand seinen Senf dazugeben? Ja, hier im Outro. Nö. Ja, dann würde ich einfach mal ganz spontan darauf zurückkommen, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich kann ja mal einfach mal anfangen. Ich war wie immer in der Schule und wurde jetzt auch für die Oberstufe eingeteilt. Da bin ich jetzt im Profil mit dem Profilfach Erdkunde. Und dann habe ich heute auch gleich noch eine, ja heute ja nicht, sondern Freitag, wie der Cast wird ja Sonntag veröffentlicht. Da habe ich da auch gleich meinen Test wiederbekommen mit einer 1. Das stimmt mich natürlich positiv auf meine Oberstufenzeit und ja. Freut mich einfach sehr. Naja. Das war eigentlich das Zu der Spannende für. Veröffentlichung am Sonntag, falls er nicht wie wieder zu spät kommt wie der letzte. Ja, da hatten wir leider Ja, Probleme da hatte ich mit. halt weniger Zeit. Das ist ja auch in Mann. Ordnung. Wir hatten halt unerwartete Probleme, habe ich auch im Beitrag schon geschrieben. Ja. Aber ich denke mal, dieses Mal wird es eigentlich relativ schnell gehen, weil es auch wenig zu schneiden gibt und Jupp. ja, naja, geht. Und das wird eigentlich, glaube ich, Sonntag raus sein. Hoffe ich mal. Ja, was habt ihr denn letzte Woche so gemacht? Gibt es irgendwas Spannendes, was man. Ja, Berufsschule und sind die 2 Wochen Berufsschule vorbei. Das sieht man auch in meinen Augenringen, die ich jetzt voll hab. Weil ich Kann so. man im Castle sehen? Ja, nee, ich meine nur so. Wenn man nur zwischen 4 und 6 Stunden schläft. Und, ja, irgendwie nur Dreier bekommen in der Schule. Voll die unmotiviert jetzt. Ja, Kacke halt. Ja, was ich da nochmal einwerfen könnte, das ich auch interessant fand letzte Woche, das war immer dieser Videochat. Da hatten wir mit Wolf, der hatte im Internet so was organisiert, wo man sich dann halt per Webcam konnten sich dann ganz viele Benutzer des Wikis und Forums und so mal sehen. Auch live, so in Farbe und halt am Computer mit Webcam. Kennen sicherlich einige hier unter uns. Na, Christian? Ja, Da haben da wir so habe ein bisschen ich mal gechattet Philipp gesehen. und ich habe Christian gesehen. Das war sehr interessant. So wie man Und sich er hat Leute gar nicht gemeint, ich habe vorstellt. schwarze Haare. Ja, sein War auch echt mal Skype-Avatar sieht so interessant, aus. Philipp zu sehen. Ach, Manuel hat uns alle gesehen, aber hat selbst keine Webcam. Sind die Total Richtigen bei unfair. uns. Tut mir leid, aber ich hole mir ja noch eine. Also, nur nicht ungeduldig werden. Außerdem seht ihr mich spätestens am Japantag. Ja, dann ja nicht. Ach ja, wir. Ja, ich denke mal, wir machen da noch irgendwas, kann ich immer erwähnen, vom Conancast. Wir haben noch einiges geplant, aber werden ja noch nichts Be Genaues bekannt geben bis jetzt. Ich denke mal, wir müssen noch ein bisschen mehr planen, damit wir hier auch Daten rausgeben können. Mal schauen, ihr werdet auf jeden Fall noch auf dem Laufenden gehalten. Und ja. Ich kann ja mal, ja, Manuel, das haben wir dich noch nicht gehört wegen letzter Woche. Ich denke mal, bist jetzt ja neu hier. Willst du noch was sagen, was du letzte Woche so gemacht hast? Oder kannst du überhaupt mal was über dich erzählen, was du so machst und hobbymäßig vielleicht? Ja, ich heiße Manuel, bin 14 Jahre alt. Ja, das kennen wir Hobbymäßig alle sitze ich schon. gerne am Computer. Nein, ja, hobbymäßig mache ich Animes. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Kein Bock, viel Du machst nachzudenken. Animes, cool. Nicht machen. Ich. Ach, scheißegal, ich habe keinen Bock nachzudenken. Liest du Mangas, andere Mangas so zum Beispiel, oder schaust du andere Animes als Conan? Das würde mich einfach mal so persönlich jetzt interessieren. Mangas sammle ich noch, die Sammelbände von Dragon Ball und auch noch Death Note. Und ich habe vor, demnächst mit Naruto anzufangen, sobald ich Death Note abgeschlossen habe. Da musst du aber viel kaufen. Echt, das Ich ist eine weiß. reine Geldmacherei, das sage ich dir jetzt schon. Ja, ich weiß, aber soll ja gut sein. Naruto und Bleach, beides so Serien, von denen ich immer gehört habe, dass die Autoren da nur auf Geld aus sind. Und natürlich Also Conan. wirklich, Gosho Aoyama verdient etwas Besseres als deine Beleidigungen. Oder Das war ja keine Anschuldigungen. Beleidigung an ihn, das war die an die Anime-Produzenten, die immer so viele Filler-Episoden reinhauen. So war das gemeint. Hast du bestimmt falsch verstanden. Genau, stopp die Filler! Stopp die Filler! Wollen wir es in die Unterschriftensammlung starten, wie ich sie auch schon im Spam-Forum gemacht habe übrigens. 120 Seiten Detective Conan-Fans für eine Ausstrahlung auf RTL 2. Naja, egal. Nee, im deutschen Fernsehen war Stimmt. das. Habe ich schon dabei, habe ich schon mitgemacht. Egal. In Anlehnung an die 120 Kilometer da mit den Atomkraftdings. Wer das den Witz noch nicht verstanden haben sollte, der wird das jetzt hier mit geliefert bekommen. Apropos Forum und Mitglieder. Philipp hat diese Woche 54 inaktive Mitglieder rausgeschmissen. Nein, mein Wo warst du Account ist weg. Schatz. Das denn? Ich habe das mit dem Ein Blick Moderator. auf die Mitgliederliste reicht von Das 109. in Skype war das Gespräch. Ich habe das auch gehört, dass du Jetzt hast du hier es allen ge Jetzt hast du es allen gesagt. Psst, das soll noch geheim von bleiben. Nein, 129 auf 75 ich kann runter. ja gleich mal Also sagen, das dass fällt jedem auf. ich kann ja gleich mal sagen, dass ich da geguckt habe. Ich kann in meiner schönen Admin-Zentrale, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch einsehen könnt, also da habe ich immer geguckt, wann sich die Benutzer angemeldet haben, so bestimmte, so alle mit null Beiträgen beispielsweise, die sind natürlich sowieso blöd, und Verdacht auf Doppel-Account bei irgendwelchen Abstimmungen. Naja, das will ich Ja, jetzt da können nicht vielleicht noch ein weiter paar ausführen. dazukommen bei Jody. Ja, da habe ich mal geguckt, wann die halt sich angemeldet haben, wann die letzte Aktivität war. Und auch wie viele Beiträge die haben und alle, die mir halt nicht so bekannt waren und die halt auch lange nicht mehr dabei waren, zum Beispiel die halt einen Monat lang dabei waren, zum Beispiel von 1. Januar bis 1. Februar und seitdem nicht mehr wieder on waren, die habe ich dann einfach gekickt und wenn die dann null Beiträge hatten, dann sind die sowieso gelöscht worden. Und dann habe ich einfach mal geguckt, auch die ganzen, die schon ein Jahr nicht mehr dabei sind und sowas, die brauchen wir eigentlich alle nicht mehr, das ist eigentlich. Dann haben wir auch mal unseren Kalender ein bisschen übersichtlicher, habe ich in die Moderatorenzentrale geschrieben, damit die anderen Moderatoren das eigentlich auch wissen, aber es ist ja wahrscheinlich schon wieder öffentlich geworden. Ja, ich habe da geguckt, wann die halt da angemeldet haben, wann die das letzte Mal dabei waren und wie viele Beiträge die haben. Alle über 50 Beiträge und halt die ich auch kenne persönlich und die auch, wohl von denen ich weiß, dass sie aktiv sind, die habe ich natürlich nicht gelöscht. So, wenn ich die immer in Skype treffe, aber nicht im Forum, dann lasse ich die natürlich drin und lösche die Accounts da nicht. Das ist. Wäre ja Schwachsinn. Na, Christian? Der, du kickst mich. Na, dich habe ich Ich hab doch gekickt. schon Ach über nee. 100 Beiträge, also ich bin ja mega aktiv. Ich habe Ja? über zwei, ich Hm. habe über 250. 18 steht Oh. bei mir bei eigene Ich habe Beiträge. 800 irgendwas. Bin auf Platz 2 der Rankingliste. Nach keiner Dings da, Bums da. Kanamarin Entschuldigung. oder Kanamarin Merlin, wie auch immer. Mit Namen habe ich nicht so. Na, Ey, wir waren hier Genauso eine beim. Geschichte wie mit Gosho Aoyama. Ja. Wir waren hier beim Thema Ja. Ah andere ja, wo wir Animes, gerade ne? dabei sind. Was? Was, Wir was, waren beim was? Thema andere Animes. Ja, egal, das haben wir abgeschlossen. Nein! Ja, Doch, haben wir. Doch, ich hab nämlich nur andere Animes geschaut und sowas. Ja, hau rein. Was hast du geguckt? Ja, ich habe jetzt, warte mal. Full Metal Alchemist habe ich angefangen zu schauen. Oh ja, der ist gut. Echt? Ja, also dem Anime Habe ich halt nur, ne? angefangen. Bis jetzt. Und dann habe ich noch eine Empfehlung wahrgenommen, habe mir Elfenlied angeschaut, aber das war irgendwie, war erstmal ein wenig krank, der Anime am Anfang. Aber mal schauen. Also ist nichts für die jüngeren Zuhörer hier. FSK 18, ich kenne ihn. Naja, nur so viel, er ist brutal, aber er hat eine sehr, sehr gute Story. Jop, genau. Und dann habe ich mir noch das, da das Anime-Ende von Death Note ich so scheiße fand, habe ich mir jetzt das Manga bestellt und hab'n bekommen und dann habe ich mir diese Woche ihn mal vorgenommen. Das Ende im Nicht Manga ist fast spoilern. genauso. Nee, Nicht das Ende ist spoilern. ja fast genauso, stimmt schon. Aber es ist irgendwie besser und ausführlicher. Also ich finde den Manga, also selbst wenn man alle Animes geschaut hat, der letzte Manga lohnt sich irgendwie trotzdem, meine ich jetzt. Aber im Prinzip ist es doch dasselbe. Alle Mangas lohnen sich. Ja, Da aber haben wir auch noch besser. mal. Ah, Da kann ich logisch, gleich lohnt mal. sich alle. Hallo? Jetzt artet das hier aus. Ich kann ja mal einfach den Faden dazu finden. Und zwar haben wir uns noch ein paar neue Themen ausgedacht. Das hat er auch mit Bezug. Tolle Überleitung, eigentlich halt schlecht, aber egal. Und zwar sind wir natürlich auch noch für neue Themenvorschläge offen. Die könnt ihr uns gerne ins Forum schreiben. Wenn ihr halt zum Beispiel irgendwas über Kokoromori mal hören wollt, dann könnt ihr uns da schreiben. Wir machen vielleicht einen Cast über Kokoromori. Sogar sehr wahrscheinlich. Wir sind natürlich sehr gespannt, was unsere Fans denn haben wollen. Da sind auch schon einige gute Beiträge, Vorschläge rausgekommen. Und die nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Denke ich mal an. Nehme ich mal an. Ja, wir könnten ja mal ein paar Casts zu den jeweiligen Hauptcharakteren machen. Einen zu Conan, einen zu Ai, Ja, einen so mal irgendwie ein. Charakteranalyse oder sowas. Ja, Da genau. hatten wir ja Und schon mit Ei. Ja, da könnt ihr auch nochmal sagen, nee, finde ich es einfach mal die Überleitung auch zum Thema nächste Woche. Da werde ich nicht dabei sein, so leid es mir auch tut. Ich bin in London und damit nicht anwesend und kann keinen Cast machen. Ich viel denke mal, die Spaß in anderen. London. Jo, danke schön. Ich werde auch schön in die Baker Street gehen, hoffe ich mal. Naja, das ist was anderes. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall einen Cast ohne mich mal machen oder hören, wenn ich jetzt an die Zuhörer spreche. Und da wird es dann um die Episode 345 gehen. So, da haben Spannend wir uns mal pur. selbst so ein Thema ausgesucht, wo dann auch Da Christian werde ein ich bisschen nach Experte ist. Wirklichkeit auch wieder dabei sein. Hört zu miteinander. Was war denn das jetzt für ein Scheißsatz? Egal. Ja, auf jeden Fall werdet ihr in den nächsten Wochen einen Cast mal ohne mich hören und ich wünsche euch ja auch viel Spaß und viel Erfolg vor allem beim Aufnehmen, dass es genauso gut klappt wie heute. Ich denke mal, es hat eigentlich ganz in Ordnung geklappt. Das sehen Und wir ja. schon daher. Ich kann ja Ich habe schon mal noch einen meinen. Themenvorschlag. Ja, dann Ja. in Forum damit und nicht hier ins Outro. Ja, ich kann ja mal meine Vorschau auf den Cast geben. Das wollte ich ja, habe ich ja mit letztem Cast einfach mal eingeführt, dass ich mir. Ich mache mal so eine Vorschau auf die nächste Episode. Episode des Colin Casts. Episode 345 finde ich eigentlich recht spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es schlecht, dass da halt so zwei Handlungen wieder parallel gelaufen sind, wie bei jedem Organisationsfall. Das mag ich einfach Das finde nicht ich und finde gut, ich das auch. finde ich gut, das finde ich gut. Ja, das haben die damals gut hinbekommen, aber trotzdem ist es wieder sowas, dass wenn Jin und so da nebenbei noch so unter sich unterhalten und dann auch noch an der anderen Seite Wermutter gegen Jody kämpft und so. Naja, das werdet ihr auf jeden Fall jetzt noch im nächsten Cast hören. Soweit dann meine Vorschau. Ich werde mal gucken, wie sehr ich mich dann auch noch inaktiv dabei ein. Inaktiv? Nee, in. Unterbewusst einbringen kann. Genau. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle einfach mal. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein? Okay, gut. Tschüss, alle miteinander und bis zum nächsten Mal. Oder übermal. Ciao. Ciao.